Während in Deutschland hitzig darüber diskutiert wird, was es signalisiert, die deutsche Armenien-Resolution des Bundestages unverbindlich zu nennen, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu, Präsident Erdogan hat heute das Notstandsdekret genutzt und weitere 50.000 Staatsbedienstete entlassen. Die Begründung: Unterstützung einer Terrororganisation. Der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt ist Asli Erdogan. Die Schriftstellerin und Kolumnistin einer inzwischen geschlossenen kurdischen Zeitung sitzt seit dem 19. August in Untersuchungshaft. Günter Wallraff gehört zu denen, die der 48-Jährigen beizustehen versuchen. Sie ist eine der Schriftstellerinnen, die seit jeher unabhängig ist und Minderheitenrechte einfordert in ihren autobiografischen Romanen. Sie ist unbestechlich. Sie war Opfer von polizeilichen Übergriffen und ihr geht es gesundheitlich sehr schlecht. Im Deutschlandradio Kultur Günter Wallraff. Fast 30.000 Menschen, dazu Schriftsteller aus Frankreich und Deutschland, haben sich mit Asli Erdogan solidarisiert und fordern von Präsident Erdogan ihre Freilassung. Für den Deutschen PEN ist Generalsekretärin Regula Fenske zurzeit in Istanbul. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend nach Deutschland. Sie haben an der Mahnwache teilgenommen. Hat der heutige Tag für Asli Erdogan etwas zum Positiven verändert? Also wir hatten die Hoffnung, dass sie vielleicht schon heute freigelassen würde, was nicht heißt, dass das Verfahren dann beendet ist, sondern es geht jetzt ja praktisch nur um die Freilassung aus dieser Untersuchungshaft, wenn man so nennen will. Das ist leider auf Montag verschoben worden. Also die Hoffnung ist jetzt, dass am Montag der Staatsanwalt das Gericht das prüfen wird und dass sie dann wenigstens schon mal erstmal auf freien Fuß kommt. Aber diese Mahnwache, denke ich, war heute trotzdem nicht vergebens. Sie war übrigens für Asli Erdogan und auch für Necmi Alpay, die ja auch verhaftet worden ist, eine sehr anerkannte Linguistin, weil sie einen Tag dann sozusagen die Herausgeberschaft für die kurdische Zeitschrift übernommen hat. Also für einen Akt der Solidarität ist sie verhaftet worden. Es waren vielleicht 130 Menschen dort. Es war auch noch natürlich sehr viele Kollegen vom türkischen PEN, vom norwegischen, vom dänischen PEN, vom PEN Wales. Und wir haben Grußbotschaften in Bücher für beide geschrieben, die ihnen dann zukommen werden. Und es gab sehr viele Botschaften insgesamt, Reden, Fernsehen war da, Fotografen. Also es gab mutige türkische Journalisten, die weiterhin versuchen, über solche Aktionen auch Bericht zu erstatten unter Slogans wie Journalismus ist kein Verbrechen, Solidarität ist kein Verbrechen. Wenn Asli innen drin ist, dann sind wir nicht frei. Und das freie Wort, der freie Gedanke kann niemals zum Schweigen gebracht werden. Also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt einfach auch über den Mut und auch den Humor, den hier viele doch immer noch haben. Und die Polizei lässt die Mahnwachen seit vergangener Woche einfach gewähren? Also wir haben überhaupt keine, ich habe da nichts gemerkt, was mich gehindert hätte, muss ich sagen. Ich war selber verblüfft. Vorher war ich ja schon im Gerichtsgebäude bei einem doch jetzt wirklich hochrangigen Prozess, dem ersten großen gegen fünf Journalisten nach dem Putsch, wobei die Anklage auf eine Sache, auf Dinge zurückgeht, die länger zurückliegen. Und wir haben im Gerichtsgebäude nicht mal unseren Pass zeigen müssen. Das hat mich dann doch verblüfft. Noch eine Frage zu Asli Erdogan. Gibt es irgendeine Begründung, weshalb eine mögliche Freilassung, also auf freien Fußsetzung am Montag erfolgt? Warum nicht heute? Hat man Ihnen etwas erklärt oder ist Ihnen nur ein neuer Termin mitgeteilt worden? Nein, das sind immer nur Informationen, die dann irgendjemand von irgendjemandem hat. Also ich habe jetzt auch nicht journalistische Regeln befolgt mit Double-Checken dieser Botschaft, weil hier vieles von auch dann hast du gehört und gerüchteweise läuft und stündlich ändert sich das auch. Es ist recht chaotisch und undurchschaubar. Und ich denke, es ist aber auch Teil dieser ganzen Einschüchterungswelle, dass eben so vieles wirklich einem so willkürlich erscheint. Ja, also in dem Gerichtssaal war die große Inschrift, Gerechtigkeit ist das Fundament des Gemeinwesens. Aber wenn man mit den türkischen Journalisten und Anwälten und Menschenrechtlern spricht, dann kommt man doch zu dem Schluss, dass eigentlich keiner hier in so etwas wie Rechtsstaat, in Gerechtigkeit, auf ein faires Verfahren vertraut. Vielleicht nochmal zur Vervollständigung, dieser Besuch in einem Istanbuler Gerichtssaal, da geht es um 5 Journalisten der Zeitung Taraf. Da geht es um Spionage und Geheimnisverrat, ähnlich wie bei Can Dündar. Wie wirkte das Ganze denn auf Sie, wenn Sie sagen, für die Türken wirkt es nicht rechtsstaatlich, Sie hatten Zutritt, wie wirkte dieser heutige Tag auf Sie, wer wurde denn da heute gehört? Also es wurden die 3 ehemaligen Redakteure der Taraf-Zeitung heute gehört, die kamen zu Wort. Ich habe 2 der Statements in englischer Übersetzung. Es ging schon mal damit los, dass es eine neue Anklageschrift gegeben hat, die nicht unterschrieben ist und die weder den Angeklagten noch deren Anwälten vorgelegen hat. Die wurde also heute erstmal im Gerichtssaal aus dem Hut gezaubert mit einer Verschärfung der Anklage für Ahmet Altan. Der ist jetzt auch mit der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Und er hat aber noch nicht mal die Anklageschrift verstanden, die gegen ihn besteht. Und das war auch Teil seiner Ausführungen, dass er gesagt hat, hohes Gericht, also der erste Schritt in einem fairen Verfahren sollte doch sein, dass der Angeklagte wenigstens eine Idee davon hat, wessen man ihn eigentlich bezichtigt. Und das ist alles, das entbehrt jeder legalen und jeder logischen Grundlage. Denn also es geht um 2 verschiedene Fälle. Über einen Fall hat die Taraf-Zeitung auch wirklich berichtet, und zwar über einen geplanten Coup einige Jahre vorher. Und das, man kann das nicht mit Can Dündar vergleichen, denn das ist sozusagen etwas, das waren keine Staatsgeheimnisse. Wie kann ein geplanter Coup, der darauf abzielt, die gewählte Regierung zu stürzen, ein Staatsgeheimnis sein? Ja? Man müsste nicht die Journalisten, die so etwas aufdecken, vor Gericht stellen, sondern man müsste diejenigen, die diesen Coup geplant haben, vor Gericht stellen. Das müsste eigentlich im Moment in der Türkei logisch verständlich sein, aber trotzdem hat man hier die Journalisten verfolgt. Und um den zweiten Fall, um den es geht, um einen geplanten, eine militärische Aktion gegen Griechenland. Davon haben diese Journalisten nichts gewusst. Sie haben nie in ihrer Zeitschrift darüber berichtet. Das könnte man in den Archiven ja nachprüfen, ob jemals in dieser Zeitung darüber etwas gestanden hat. Das hat es nicht. Und das ist auch schon bestätigt worden von hoher Stelle. Und trotzdem wird ihnen vorgeworfen, dass sie darüber berichtet hätten, dass sie diesen Geheimnisverrat begangen hätten. Und dass sie dann diese Papiere vernichtet hätten. Aber die haben davon gar nichts gewusst. Das ist also sozusagen schnell zusammengefasst, die Anklageschrift. Und der Vergleich mit Can Dündar, das ist noch interessant. Darauf hat dann die Jasmin Konga hingewiesen. Sie hat in ihrer Anklageschrift, die ist mit Copy-and-Paste-Verfahren erstellt worden, da sind ganze Passagen aus der Anklageschrift gegen Can Dündar sozusagen reinkopiert worden. Und das ist dann einfach mal eben schlampig ihr auch zur Last gelegt worden. Also man hat das praktisch so, was man von dem einen hat, dann auch der nächsten zur Last gelegt. Und dafür soll sie mehr als 50 Jahre Haftstrafe bekommen. Also das ist völlig absurd und gar nicht nachzuvollziehen. Einer von den 5, die Sie gerade erwähnt haben, Mehmet Baransu, sitzt seit März 2015 im Gefängnis. Und für sich hätte man gedacht, wenn das alles mit fairen Dingen zugeht, hätte der heute auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Denn das entbehrt jeder. Dieser Prozess hat gar keine Substanz. Aber er ist deshalb so wichtig, weil er jetzt sozusagen der erste große, auch eine Art von Schauprozess ist. Ja. Sagt Regula Finske, die Generalsekretärin des Deutschen PEN, die sichtlich beeindruckt ist von vielem heute an diesem Tag in Istanbul. Ihnen besten Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben zu so später Stunde. Schönen Abend. Und von den wunderbaren Menschen bin ich auch beeindruckt. Das habe ich gehört. Ich danke Ihnen. Wiederhören. Schönen Abend.